Deutschlandfunk Kultur. Fazit. 21 Filme sind beim Festival in Venedig ins Rennen um den Goldenen Löwen geschickt worden. Die 74. Ausgabe des Festivals, sie gilt als USA-dominiert. Viele kritische Filme von dort waren zu sehen. Das passt zum Image Venedigs, gerne mal ein Zeichen gegen das Kommerzkino zu setzen. Den Goldenen Löwen hat am Ende aber eine mexikanische Produktion bekommen, nämlich das bildgewaltige Märchen The Shape of Water von Guillermo del Toro. Unsere Filmkritiker Anke Lewicke und Patrick Berlinski, die sind jetzt aus Venedig zugeschaltet. Ist dieser Film nun ein würdiger Preisträger eines Festivals, von dem man ja immer wieder mitbekam, dass es qualitativ hochwertig war? Oh ja, und dieser Film war vielleicht der hochwertigste unter diesen hochwertigen Produktionen, die wir hier in den letzten 10 Tagen gesehen haben. Es ist auch ein Erfolg für diesen Regisseur Guillermo del Toro, der, als er diesen Preis bekam, heute gesagt hat, ich bin 52 Jahre alt, ich wiege 140 Kilo und habe nichts außer dem Kino. Und genau so hat er diesen Film inszeniert, mit dem Rücken gegen die Wand. Keiner wollte das finanzieren. Es ist die Liebesgeschichte einer stummen Frau, die sich 1962 in den Wirren der Kuba-Krise in ein Wasserwesen verliebt. Es ist eine Liebesgeschichte, die beiden kommen zueinander. Der Film ist aber auch ja, ein großes Plädoyer für die Solidargemeinschaft jenseits des Mainstreams. Es sind Außenseiter, die sich da zusammenfinden. Und ich finde, die Bilder, die Del Toro dafür findet, jenseits des Fantastischen, haben auch immer die Durchlässigkeit für die Politik und für den Außenseiter. Ja, und das Schöne ist, Fantasy meint ja im Grunde immer, dass Figuren sich auch wandeln können. Also häufig hat man ja bei Fantasy-Filmen nur gut und böse. Und hier hat man eben zum Beispiel dieses Fischmonster. Und das entwickelt dann aber auch eine unheimliche Liebe zu dieser Frau. Und diese Frau wiederum, die besteht auch aus so vielen Facetten. Sie ist stumm und gleichzeitig ist sie aber nicht nur eine Außenseiterin, sondern Guillermo del Toro zeigt sie eben auch als Liebende, als eine Frau, die Sex haben möchte, weil der Sex spielt in diesem Fantasy-Film auch eine große Rolle. Und das erdet diesen Film auch wieder so schön. Und ich glaube, deshalb waren wir alle sehr bewegt, als wir diesen Film gesehen haben. Der zweitwichtigste Preis ist der große Preis der Jury. An wen ging der? Der ging an den israelischen Film Foxtrot von Samuel Maus. Und Samuel Maus ist hier kein Unbekannter am Lido. Vor einigen Jahren hat er mit seinem Film Libanon schon mal den Goldenen Löwen gewonnen. Ja, und die israelischen Regisseure arbeiten sich ja immer wieder an ihrem Land ab, Israel als Land im Ausnahmezustand. Und hier hatte ich das Gefühl, wirklich eines Déjà-vu-Erlebnis, dass ich diesen Film schon häufiger gesehen habe, auch diese Bilder. Also auch dieser Regisseur versucht das Ganze als absurde schwarze Komödie zu inszenieren. Da sieht man eben die Mechanismen der israelischen Armee, wenn sie Eltern benachrichtigen, dass ihre Kinder gestorben sind. Da gibt es eben schon so ein Programm, da wird die Trauerrede direkt mitgeliefert. Dann geht man aber wieder mit jungen Soldaten in den Krieg und der Regisseur, habe ich so den Eindruck, der wollte uns einfach zeigen, welche Form er alles beherrscht. Also das Drama, das Komische, dann gibt es noch eine Comic-Einlage und über diese Formvielfalt hat er eigentlich irgendwann auch sein Land wieder aus den Augen verloren. Es ist schon eine seltsame Entscheidung dieser Jury, das muss man sagen. Also ich bin nicht ganz einverstanden mit diesem Preis, aber Samuel Maus macht eben Arthouse-Kino, das sieht sich auch gut weg. Aber wie Anke schon gesagt hat, es ist ein Kino, das wir vor 15, vor 20 Jahren ähnlich schon so gesehen haben. Lassen Sie uns noch über die anderen Preise reden. Regie und Drehbuch, an wen gingen die? Ja, Regie, auch da für mich persönlich eine Enttäuschung. Es wurde Xavier Legrand ausgezeichnet, ein französischer Regisseur, der hier ein Debüt präsentiert hat. Und es muss schon was bedeuten, wenn diese Jury sagt, der beste Regisseur eines Wettbewerbs mit 21 Filmen ist ein Debütant. Sein Film heißt Jusqu'à la Garde, der wird ins Englische übersetzt mit Custody, also Sorgerecht. Es geht um einen Streitfall zwischen Eltern, da kriegt die Mutter das Sorgerecht der Kinder, der Vater darf ihn besuchen und irgendwas ist da. Die Frau beschuldigt den Mann der Gewalt und am Anfang wissen wir das noch nicht, ob das wirklich stimmt. Und dann erweist sich dieser Vater als Psychopath. Also es ist relativ einseitig inszeniert und auch wenn er am Anfang diese Konstellation in der Schwebe hält, der Regisseur, verliert er doch so ein bisschen seinen eigenen Ansatz aus den Augen. Der Film wird relativ straight dann auf diesen Soziopathen hin inszeniert. Das ist natürlich emotional sehr involvierend, aber die große Regiekunst ist das natürlich nicht. Nein, und der Drehbuchpreis ging dann eigentlich an den großen Favoriten, gefeiert von der Kritik und vom Publikum, wurde hier ja neben The Shape of Water auch der Film von Martin McDonaghy, Three Billboards Outside from Ebbing, Missouri. Und das war ja der Film mit Frances McDormand, eine düstere Beschreibung eines kleinen Kaffs voller rassistischer Menschen und auch Frances McDormand als Racheengel, die sich dann aber auch so langsam wandelt. Der Film hat wirklich messerscharfe Dialoge, hätte aber dann auch vielleicht eher den Regiepreis oder den großen Preis hier einfach noch verdient, weil auch dieser Film nimmt einfach das Genre, wie eben auch Guillermo del Toro, um dann eben einfach Amerika Gesellschaftskritik zu betreiben. Und das macht er eben auf sehr subtile Art und Weise, sehr düster, aber trotzdem auch wie Guillermo del Toro mit einer kleinen Utopie am Ende. Es klingt auf jeden Fall alles nach einem sehr vielfältigen und interessanten Programm. Lassen Sie uns noch über die beste Performance reden, also die schauspielerische Leistung. Charlotte Rampling, 71, ist sie inzwischen. Die wurde geehrt für ihren Film Hannah. Jetzt ist Rampling ja eigentlich immer preiswürdig, auch diesmal. Natürlich ist sie wirklich eine faszinierende Schauspielerin. Hier hatte ich aber das Gefühl, dass der Regisseur ihre Schauspielkunst einfach vampiristisch ausbeutet, weil er schickt sie in eine wirklich unangenehme Geschichte voller Auslassung. Wir wissen gar nicht als Zuschauer, was ihr Ehemann und sie eigentlich angestellt haben. Der Ehemann ist im Gefängnis, aber auch sie wird von ihrer Umgebung einfach gemieden und sie macht das alles sehr gut. Sie muss sich nackt unter der Dusche zeigen. Sie muss einfach erleben, wie die Umwelt sich immer mehr von ihr abwandelt. Das macht sie alles ganz gut. Aber trotzdem, der Film beutet diese Schauspielerin aus, legt eine Geschichte über sie, die diese Frau gar nicht mehr spielen kann. Also es war ein ganz unangenehmes Seherlebnis. Und sie spielt eine Putzfrau und man sieht Charlotte Rampling an, dass sie eben nicht Working Class spielen kann. Ist doch schön, dass sie etwas auch nicht kann. Wenn Sie jetzt auf die 10-Tage-Film rund um die Uhr zurückblicken, hat das Kino also doch anscheinend noch Geschichten zu erzählen, die uns bewegen können, oder? Ich war wirklich sehr angetan, dass man hier die großen Spielarten des populären Kinos vor allem gezeigt hat. Also die ganzen Genres, Western, Horrorfilme hatten wir hier, Fantasyfilme. Ja, die großen Bilder zu finden. Es muss nicht immer sozialrealistisch sein. Die Kamera muss sich nicht immer durch realistische, dokumentarische Räume bewegen. Man kann auch einfach mal ein Schuppentier zeigen und eine Liebesgeschichte und davon sehr politisch werden. Ja, weil man davon eben über die Angst vom Fremden einfach erzählt, die gerade auch in Amerika herrscht. Und das Kino war unterhaltsam und hat den Dialog mit uns Zuschauern gesucht. Wir mussten uns trotzdem immer auch an die Figuren heranarbeiten. Da gab es dann eben auch spannende Filme, zum Beispiel Genrefilme aus China. Also das war im Großen und Ganzen schon eine runde Sache, schöne Unterhaltung, ja, und viele bewegende Momente. Anke Lewicke und Patrick Welinski über die 74. Ausgabe des Filmfestivals in Venedig und die Verleihung des Goldenen Löwen heute Abend. Besten Dank.